Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zur Stelle. Kein Einsatz zu groß, keine Pote zu klein. Paw Patrol, fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Wo-oh-oh, Paw Patrol, wo-oh-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma und Sky leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht, in einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent. Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Das Tintenfischbaby. Ich tanze heute den Hula-Tanz und trag dabei einen Blumenkranz. Ich schwinge meine Hüfte hin und her, hier am Strand und Meer. Oh ja! Bürgermeisterin Gutherz war an diesem Morgen besonders gut gelaunt. Um den Hals trug sie eine Blumenkette und um die Hüften einen Blätterrock. Echt toll, Frau Bürgermeisterin. Gut, dass Sie den Hula-Kurs gemacht haben. Danke, Kathi. Aber mein allerliebstes Lieblingshühnchen tanzt noch nicht. Na komm, Henrietta, tanz Hula mit Frauchen. Aber daraus wurde nichts. Wie sehen Sie denn aus? Denn Bürgermeister Besserwisser aus dem Nachbardorf tauchte neben den beiden auf. Wir haben doch weder Fasching noch Halloween. Das ist ein traditioneller Hula-Rock, Herr Bürgermeister. Wir feiern nämlich ein Luau-Fest zur Einweihung des Abenteuerbuchtstrandes. Ein Luau-Fest? Das feiert man auf Hawaii. Eine Party am Strand? Was für eine alberne Idee. Dann werden wir Sie nicht einladen, aber Sie verpassen die schöne Musik und das Tanzen. Und das Essen. Herr Pfeffer, der Restaurantbesitzer, hatte nämlich ein Buffet mit allen möglichen Leckereien vorbereitet, die auf langen Tischen im Sand standen. Essen? Zwischen vielen bunten Lichterketten. Nun, ich wäre ja bereit zu kommen, wenn Sie mich nett bitten. Bitten? Also ich... Einverstanden, wann gibt es Essen? Noch nicht. Erst war noch einiges für das große Fest vorzubereiten. Und auf die Paw Patrol wartete vorher noch eine ganz andere Aufgabe. Bürgermeisterin Gutherz hat gesagt, ab heute sind wir das Abenteuerbucht-Rettungsschwimmer-Team. Wir überwachen von unserer neuen Strandzentrale aus den ganzen Strand. Die neue Strandzentrale stand direkt an den Klippen. Sie hatte zwei Stockwerke, große Fernrohre, eine Satellitenanlage und befand sich auf einem Steg, der direkt ins Wasser führte. Aber bevor ihr Leute retten dürft, müsst ihr das Rettungsschwimmerabzeichen machen. Wir sind bereit, Ryder. Alles klar. Rettungsschwimmer müssen aufpassen, dass den Badegästen im Wasser und am Strand nichts passiert. Und wenn wir sehen, dass jemand in Not ist, sind wir dafür da, ihn ganz schnell zu retten. Auf die Plätze, fertig und nass. Ganz genau. Jetzt möchte ich, dass ihr den dort rettet. Herrn Stachelkopf. Was, den? Zwischen mehreren roten Bojen schaukelte etwas auf den Wellen. Aber das ist doch eine Ananas. Aber eine mit Gesicht? Darum habe ich ihn Herrn Stachelkopf genannt. Wenn ihr ihn rettet, bevor die Zeit abläuft, bekommt ihr das Rettungsschwimmerabzeichen. Ja! Na gut, Chase, du fängst an. Du schwimmst im Slalom um die Bojen herum. Und dann bringst du Herrn Stachelkopf im Rettungsring an Land. Ich werde ihn gerettet haben, bevor er dazu kommt, Hilfe zu rufen. Chase sprang ins Wasser und paddelte mit den Pfoten. Geschickt schwamm er um die Bojen herum. Das ist ein Fall für Chase. Bis die Ananas schräg vor ihm auftauchte. Rettungsring abfeuern! Der Ring landete genau über Herrn Stachelkopf. Gut festhalten! Und Chase brachte ihn sicher an Land. Gut gemacht, Chase. Du warst wirklich sehr schnell. Dafür bekommst du das Rettungsschwimmerabzeichen. Das Ryder ihm natürlich sofort anheftete. Wer will es als nächster versuchen? Mit Schwung warf Ryder die Ananas zurück ins Meer. Und Marshall machte sich bereit. Gut! Super! Sehr gut! Du hast es genau in der Zeit geschafft. Einer nach dem anderen holte Herrn Stachelkopf zurück, bis nur noch ein Hund übrig war. Rocky, du bist dran. Du bist der Letzte. Ich muss nicht unbedingt. Du weißt ja, ich werde nicht gerne nass. Du kannst kein Rettungsschwimmer sein, ohne dabei nass zu werden. Das werden wir ja sehen. Fertig? Rocky flitzte los, sprang auf die erste Boje, von dort auf die zweite und dann immer weiter, bis er die Ananas erreicht hatte. Rettungsring! Der Ring legte sich über Herrn Stachelkopf und Rocky hüpfte mit ihm über die Bojen zurück. Siehst du, trocken geblieben. Das war eine gute Idee von dir, aber für das Rettungsschwimmerabzeichen musst du schwimmen. Kann ich denn stattdessen nicht auch ein Retter an Land sein, Ryder? Hier am Meer geht es nun mal ums Schwimmen. Aber wenn du jetzt nicht möchtest, dann machst du es eben später. Herr Stachelkopf wartet gern auf dich. Ryder warf die Ananas zurück ins Meer. Das war's, Fellfreunde. Jetzt ziehen wir uns um und dann gehen wir alle zum Strandfest. Gemeinsam stürmten sie zur Strandzentrale. Deshalb sahen sie auch den langen Fangarm nicht, der sich aus dem Wasser streckte, die Ananas schnappte und sie in die Tiefe zog. Fang, Walli! Gut gefangen! Auch Captain Tollpatsch war an diesem Tag draußen auf dem Meer. Er stand an Deck seines Schiffes, der Flunder, und warf Walli, dem Walross, ein paar Leckerbissen zu. Ein schmatziger Schmaus für mein Schmusewalross! Doch das Spiel lockte einen kleinen rosafarbenen Tintenfisch an, der ziemlich hungrig war. Er schwamm dicht an die Flunder heran. Hast du noch nicht genug? Und krabbelte dann den Rumpf hinauf. Unbemerkt von Captain Tollpatsch und Walli. Noch ein paar schleimig-saftige Schlittquallenstäbchen. Schon flog der nächste Leckerbissen durch die Luft. Walli sperrte das Maul auf. Aber der kleine Tintenfisch war schneller. Und das Walross empört. Noch mehr? Gut, eins gibt es noch. Aber auch das landete im Mund des Tintenfischbabys. Oh, ein gefährliches Geräusch. Captain Tollpatsch ließ den Eimer mit den Leckerbissen, der an einem Seil hing, fallen und lief nach vorn zum Bordcomputer. Walli hatte aber noch Appetit, gab dem Schiff einen Stoß und fing den Eimer mit den Flossen auf. Dann ließ das Walross es sich schmecken. Aber auch das Tintenfischbaby bekam etwas ab. Der Captain schaute unterdessen erschrocken auf die riesigen Umrisse, die der Bordcomputer ihm anzeigte. Irgendetwas Großes näherte sich dem Schiff. Dieses Ping bedeutet Ärger! Er lief zurück und zog den Eimer an Deck. Ohne den kleinen Tintenfisch zu bemerken, der es sich darin gemütlich gemacht hatte. Walli, wir packen ein und fahren zurück. Aber dafür war es zu spät. Irgendetwas stieß von unten gegen die Flunder. Nein! Und das Schiff schaukelte hin und her. Hilfe! Und dann hob sich ein riesiger Fangarm aus dem Wasser. Schreckliche Seeschlangenarme! Ein zweiter Fangarm erschien. Und zusammen umschlangen sie das ganze Schiff. Und schrecklich sprudelnde Strudel! Ich brauch die Paw Patrol! Aber die war unterwegs zum Strandfest, das die Bürgermeisterin gerade eröffnete. Aloha, liebe Freunde! Herzlich willkommen zu unserem Abenteuerbucht-Strandfest! Ja, ja, ist ja gut. Wann können wir endlich essen? Erst, wenn die Paw Patrol hier ist. Ich sehe sie schon. Sie kommen. Der kleine Alex zeigte zum Wasser hinunter. Entschuldigung, wir hatten noch Rettungsschwimmertraining. Also, können wir jetzt endlich essen? Von mir aus. Bürgermeister Besserwisser stürzte sich auf das Buffet. Und die anderen Gäste taten es ihm nach. Bis auf Ryder. Ryder! Captain Tollpatsch, Sie verpassen das Fest. Weißt du, ich habe im Moment wirklich andere Sorgen. Siehst du? Scheußliche Schlangenarme umschlingen mein Schiff. Keine Sorge, Captain. Kein Seemonster zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol, zur Strandzentrale. Ryder braucht uns. Zur Strandzentrale war es nur ein kurzes Stück. Die Fellfreunde hatten sie im Nu erreicht. Bis auf Marshall, der über einen Rettungsring sprang. Das war knapp. Den Stapel mit den anderen Ringen dafür übersah. Er stieß dagegen und wurde hochgeschleudert. Hey, wo ist Marshall? Wow. Der kam angeflogen. zusammen mit den Rettungsringen. Wusstet ihr, dass ich ein Schwimmtier bin? Die Fellfreunde sprangen in den Fahrstuhl, der sie nach oben in die Zentrale brachte. Und als sich die Türen wieder öffneten, trugen alle ihre Einsatzanzüge. Gespannt stellten sie sich nebeneinander auf eine kleine Plattform im Boden. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Captain Ryder! Ryder schaltete den großen Bildschirm ein. Captain Tollpatsch braucht dringend unsere Hilfe. Was ist das denn? Weiß ich nicht genau. Aber wenn wir nicht sofort etwas unternehmen, wird es die Flunder zum Sinken bringen. Für diesen Einsatz brauchen wir Zuma. Du musst mit den Greifarmen von deinem neuen Boot versuchen, die Flunder aus den Fängen des Seemonsters zu befreien. Achtung, fertig, nass werden! Außerdem brauchen wir Rubble. Du musst mit deinem neuen Schwimmkran Captain Tollpatsch von seinem Schiff herunterholen und ihn in Sicherheit bringen. Rubble ist der Retter! Außerdem brauchen wir noch die Rettungsschwimmer, die aufpassen, dass keiner von den Leuten am Strand ins Wasser geht, bis wir dieses Ding unter Kontrolle haben. Ich würde auch gerne helfen, aber ich darf ja nicht. Tja, tut mir leid. Du musst erst dein Schwimmabzeichen machen. Chase? Sky? Verstanden! Nichts wie los, Sky! Alles klar! Die Helfer auf vier Pfoten legen los! Ryder? Wie kommen wir zu Captain Tollpatschs Schiff? Aufgepasst! Ryder drückte auf einen Knopf und die Plattform, auf der sie standen, senkte sich automatisch ab und brachte Rocky, Rubble, Marshall und Zuma eine Etage tiefer. Wow! Alle an Bord, Freunde! Dort sprangen die Fellfreunde auf zwei schmale Bänke und Ryder in einen hohen Sessel. Was ist das denn? Sky und Chase, die bereits auf dem Weg zurück zum Strandfest waren, trauten ihren Augen nicht. Um die Strandzentrale herum bewegte sich der Boden. Motor starten, Robohund! Ungläubig sahen die Fellfreunde zu, wie Zumas U-Boot und Rubbles Schwimmbagger, die draußen parkten, im Bauch der Strandzentrale verschwanden. Willkommen auf dem Sea Patroller! Langsam öffnete sich der Steg vor der Zentrale. Robohund, stechen wir in See! Und schon steuerte der Robohund den Sea Patroller hinaus aufs offene Meer. Chase und Sky konnten es kaum glauben. Aus unserer Strandzentrale wird ein Boot? Und was für eins! Woo! Captain Tollpatsch dagegen hatte ein echtes Problem. Die Fangarme zogen sein Schiff nämlich immer weiter unter Wasser. Den kleinen Tintenfisch, der jetzt vom Eimer in den Schwimmring kletterte, den der Captain um den Bauch trug, hatte er immer noch nicht bemerkt. Bitte sei vorsichtig mit meiner feinfühligen Flunder! Er ließ die langen Fangarme mit den dicken Saugnäpfen nicht aus den Augen. Oh, alles wird gut, das ist die Paw Patrol mit einem superschnittigen Schiff. Ryder stand an Deck des Sea Patrollers und griff nach seinem Megafon. Captain Tollpatsch, wir kommen und retten Sie. Zuma, Rubble, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ja, Ryder, alles klar. Marshall und Rocky blieben bei Ryder, während Zuma und Rubble hinunter zu ihren Fahrzeugen liefen und hineinsprangen. Schon öffnete sich eine Rampe. Schwimmbagger und Boot landeten im Wasser. Und dann nahmen die Hunde Kurs auf das Schiff von Captain Tollpatsch. Robohund, steuere den Sea Patroller näher an die Flunder. Doch daraus wurde nichts. Denn vier riesige Fangarme schlangen sich nun auch um den Sea Patroller. Hilfe, die kommen ja von allen Seiten. Pass auf! Oh nein! Jetzt wurden auch Zuma und Rubble aufmerksam. Auch das noch? Jetzt greifen die vielen Arme schon nach dem Sea Patroller. Ich helfe Ryder, du rettest Captain Tollpatsch. Ja, wird gemacht. Sofort drehte Zuma um. Keine Angst, ich komme. Der kleine Labrador tauchte ab, hinüber zum Sea Patroller, fuhr seine Greifer aus und berührte damit die rosafarbenen Fangarme des Ungetüms. Na, bist du kitzelig? Ja, anscheinend. Die Fangarme bewegten sich hin und her. Aber dann schnappte einer davon nach Rocky. Oh nein, er schmeißt mich bestimmt ins Wasser. Ich komme. Marshall sprang hoch, genau gegen den Fangarm, der Rocky umklammerte. Und der Fangarm ließ los. Danke, Marshall. Rubble hatte dagegen größere Probleme. Ryder, das wird schwierig. Seine Arme sind überall im Weg. Ich komme nicht an Captain Tollpatsch ran. Vielleicht können wir das Wesen wegscheuchen. Robohund, lass mal das Horn tuten. Es tutete so laut, dass alle sich die Ohren zuhielten. Auch das Ungetüm. Es ließ die Flunder los und verschwand in der Tiefe. Aber der Jubel dauerte nicht lange. Oh, oh, mein schönes Schiff sinkt trotzdem. Rubble, du musst dich beeilen, wenn du ihn retten willst. Ja, mach ich, Ryder. Kran! Rubble lenkte den Greifer, der an seinem Kran hing, genau über den Captain, griff nach ihm und zog ihn von Bord. Gerade noch rechtzeitig, bevor die Flunder versank. Nicht traurig sein, Captain. Die Fellfreunde und ich werden alles tun, um die Flunder wieder raufzuholen. Versprochen. Oh ja, Ryder, bitte. Was soll ich ohne meine Flunder machen? Zuma, Rubble, bring Captain Tollpatsch in die Abenteuerbucht. Vielleicht muntert ihn das Fest auf. Ei, ei, Captain Ryder. Ach, na ja, aber richtig froh bin ich erst dann, wenn ich mein Schiff endlich wieder habe. Der Captain ließ den Kopf hängen. Trotzdem brachten ihn Rubble und Zuma zurück an den Strand. Ihn und seinen Schwimmreifen, in dem immer noch der kleine Tintenfisch steckte. Und das Ungetüm schwamm ihnen hinterher. Das Strandfest war mittlerweile in vollem Gange. Ich tanze heute den Hula-Tanz und trag dabei einen Blumenkranz. Beim Strandfest machen alle mit, drum tanzen wir den Hula-Schritt. Sofort tanzte Captain Tollpatsch mit und Rubble lief zu Chase und Sky, die immer noch den Strand bewachten. Kann ich euch irgendwie helfen? Ja, übernimm meinen Platz. Ich will nachsehen, ob auch niemand im Wasser ist, solange wir nicht wissen, ob das Seeungeheuer verschwunden ist. Captain Tollpatsch dagegen bekam nun Hunger. Das ist wirklich ein wunderbares Buffet, aber nicht so wunderbar wie meine arme Flunder. Trotzdem lud er sich den Teller voll. Diese Gelegenheit nutzte der kleine Tintenfisch, um heimlich vom Schwimmreifen auf das Buffet zu springen, an dem sich auch Bürgermeister Besserwisser immer wieder bediente. Wunderbar, wunderbar. Umsonst essen schmeckt am besten, ist doch klar. Doch Bürgermeisterin Gutherz nahm ihm den Teller ab und stellte ihn zurück auf den Tisch. Na kommen Sie, Bürgermeister Besserwisser. Wollen wir ein Hula-Tänzchen wagen? Nein, nein, ein Besserwisser tanzt niemals. Aber Hula ist nicht nur ein Tanz, es ist Sport. Man bleibt nicht nur gesund. Nein, es macht doch Spaß. Ich und Sport? Ich bitte Sie, ich bin in Bestform. Ich brauche keinen Sport. Doch dann stieß die Bürgermeisterin ihren Kollegen aus Versehen an. Und er fiel gegen den Tisch, genau auf seinen Teller. Dadurch blieben aber zwei Kekse und ein Stück Ananas an seinem Rücken kleben. Hungrig streckte der kleine Tintenfisch seine Arme aus. Hey, was ist das? Was kitzelte ihn denn da? Bürgermeister Besserwisser hüpfte auf und ab. Sieht doch gar nicht schlecht aus. Nein, das bin ich nicht. Irgendetwas ist... Er drehte sich um, doch da war nichts. Nur sein leerer Teller. Hey, was ist mit meinem Essen passiert? Der kleine Tintenfisch hatte sich die Leckereien nämlich alle gemopst und sich dann hinter einer Ananas versteckt. Ryder, Rocky und Marshall waren immer noch mit dem Sea Patroller draußen auf dem Meer. Also, Fellfreunde, wir müssen die Flunder von Captain Tollpatsch unbedingt wieder hochholen. Wir tauchen ab. Ja! Wir tauchen ab? Sollen wir etwa ins Wasser? Du musst nicht mitmachen, wenn du nicht willst. Danke, Ryder. Marshall? Du hast genau die richtige Ausrüstung. Du pumpst so viel Luft in den Rumpf der Flunder, bis sie so leicht wird, dass sie von alleine wieder nach oben schwimmt. Ich bin bereit. Blub, blub, Rettungshund. Tauchmodus. Eine Tauchermaske schloss sich um Marshalls Kopf. Wow, das ist aber ein cooler Taucheranzug. Pass gut auf. Das Wesen könnte noch da unten sein. Keine Sorge, ich bin vorsichtig. Mit einem Satz sprang der kleine Feuerwehrhund ins Wasser und tauchte ab. Ich wünschte, ich könnte Marshall helfen, aber das Meer ist so nass. Rocky war wirklich sehr wasserscheu. Der kleine Alex paddelte unterdessen mit seinem Surfbrett im Meer herum. Und zwei seiner Freunde waren auch nicht weit weg. Oh, los, Surfbrett! Schwimm schneller! Aber Chase griff sofort ein. Megafon! Alex, schnell raus aus dem Wasser, bevor dich das Meeresungeheuer erwischt. Gut, ich komme, Chase. Julia, Julius, ihr kommt auch raus. Die beiden stürmten gerade aus dem Wasser, als sich ein großer Kopf aus den Fluten erhob und seine dunklen Augen zusammenkniff. Undeutlich erkannte das Ungetüm, zu dem sie gehörten, die Umrisse von Alex. Es schwang einen seiner Fangarme und griff zu. Das Ungetüm hielt den kleinen Alex dicht vor seine Augen und ließ ihn dann wieder los. Hui! Danke, Riesenspaghetti-Monster! Sicher erreichte Alex den Strand. Oh, wow, das war ja super schnell! Chase hatte das Monster nämlich nicht gesehen. Und auch den kleinen Tintenfisch auf dem Buffet hatte noch niemand entdeckt. Jetzt streckte er seine Arme nach Katzi, Katis grauer Katze, aus. Die jagte ihm nach. Und auf Bürgermeister Besserwisser zu, der immer noch Hunger hatte. Mango? Ja, unbedingt. Was? Schon sprang der Tintenfisch auf seinen Rücken. Was? Und brachte sich dann auf dem Kopf des Bürgermeisters in Sicherheit. Ah, Hilfe! Weg, weg! Husch, weg damit! Marshall erreichte nun die versunkene Flunder und schwamm auf eines der geöffneten Bullaugen zu. Luftschlauch! Der Schlauch heftete sich an das Bullauge und blies Luft ins Innere des Schiffes. Es funktioniert! Das sich langsam hob. Die Flunder schwimmt an die Oberfläche. Hä? Was ist das? Auf dem Meeresboden glitzerte etwas. Wow, ein Unterwasserschatz! Sieht aus wie eine Babyrassel. Kurzerhand hob Marshall sie auf und nahm sie mit. Am Strand der Abenteuerbucht näherte sich das Ungetüm mit den langen Fangarmen nun den Gästen und schnappte sich einen nach dem anderen. Rettungsschwimmer, wir brauchen eure Hilfe! Ich werde verrückt! Es ist riesengroß! Aber das Ungetüm griff auch nach Sonnenschirmen und Handtüchern. Es nahm alles, was rosa war, betrachtete es und ließ es dann wieder los. Ich glaube, das hatten wir nicht im Rettungsschwimmerkurs. Ich ruf mal Ryder an. Ryder und Rocky standen immer noch an Bord des Sea Patrollers und beobachteten, wie die Flunder wieder auftauchte. Marshall hat es geschafft. Das Schiff ist wieder oben. Ohne meine Hilfe. Jetzt steckte auch der kleine Feuerwehrhund seinen Kopf aus dem Wasser. Gut gemacht, Marshall. Hallo, Rubble. Habt ihr auch alle Spaß beim Strandfest? Nein, hier hat keiner Spaß außer diesem Ungeheuer. Das war kein Ungeheuer. Das war ein riesiger Tintenfisch. Robohund, wir müssen schnell an den Strand zurück. Der Sea Patroller nahm Kurs auf die Abenteuerbucht. Einfach klasse. Und es zog die Flunder hinter sich her. Das ist das tollste Schiff, das ich jemals gesehen habe. Wir haben es geschafft. Ich habe meine über alles geliebte Flunder wieder. Alle mal aufgepasst. Kaum hatte der Sea Patroller angelegt, sprangen Ryder, Rocky und Marshall auch schon an den Strand und liefen ihren Freunden entgegen. Wir müssen es irgendwie schaffen, dass der Riesentintenfisch unsere Freunde in Ruhe lässt. Sky, flieg um ihn herum. Vielleicht kannst du ihn ablenken. Alles klar. Gleitschirm! Im Nu war Sky in der Luft und segelte immer wieder um den riesigen Tintenfisch herum. Hallo, Tintenfisch! Der Kati, Bäuerin Yumi und Herrn Pfeffer umklammert hatte. Guck zu mir! Dazu hatte der aber überhaupt keine Lust. Ich höre auf, dich zu ärgern, wenn du unsere Freunde loslässt. Doch der Tintenfisch hielt sich jeden Einzelnen dicht vor seine Augen. Hallo! Und ließ dann als erstes Kati los. Schnell, Kati, hierher! Ich habe uns eine Schutzmauer gebaut. Eine hätten wir. Bleiben noch zwei. Hilfe, nein! Jetzt schaute sich der Tintenfischbäuerin Yumi an. Hey! Chase, du wirfst am besten den Rettungsring zu Yumi. Alles klar! Wuff, wuff. Rettungsring werfen! Yumi landete genau im Ring. Marshall, hilf Herrn Pfeffer mit deinen Wasserdüsen. Wuff, wuff. Wasserdüsen! Marshall richtete die Düsen auf den Fangarm, der Herrn Pfeffer festhielt. Und der ließ los. Juhu! Der große Tintenfisch betrachtete jetzt eine geblümte Tischdecke. und sah plötzlich sehr traurig aus. Wie werden wir dieses Meeresungeheuer nur wieder los? Ich glaube, der Tintenfisch will gar nichts von uns, Frau Bürgermeisterin. Er will eigentlich niemandem wehtun. Sehen Sie mal, wie er blinzelt. Er sucht irgendwas, aber er sieht nicht besonders gut. Weißt du, wonach er sucht? Rocky sah Rubble an. Der wollte gerade den Kopf schütteln. Nehmt das Ding sofort runter! Als Bürgermeister Besserwisser auf sie zukam. Ich will sowas nicht auf meinem Kopf haben. Mit dem kleinen Tintenfisch auf dem Kopf. Oh, der kleine Plagegeist lässt einfach nicht los. Hör sofort auf damit. Und auf einmal war alles klar. Das ist es. Das ist bestimmt das Baby vom Tintenfisch. Und alles, was er untersucht, ist rosa und sieht dem Kleinen ähnlich. Wir müssen das Baby seiner Mutter zurückbringen. Wenn es nur abgehen würde. Versuchen wir es mal mit einem Leckerli. Gute Idee. Also viel ist ja nicht mehr übrig. Ich war das nicht. Wie wäre es damit? Ryder hielt dem kleinen Tintenfisch ein Stück Ananas entgegen. Magst du das haben, hä? Na komm, hol es dir. Nein, danke. Ich glaube, es ist schon satt. Ich werde es nie mehr abschütteln können. Schütteln? Wartet, ich habe auf dem Meeresgrund sowas wie eine Babyrassel aus Metall gefunden. Vielleicht ist es seine. Ryder nahm Marshall die Rassel ab. Und sofort streckte der kleine Tintenfisch seine Fangarme danach aus. Hilfe, was macht es denn? Es will seine Rassel haben. Es funktioniert. Vorsichtig, Herr Bürgermeister. Aber der Bürgermeister zappelte so herum, dass er gegen die Rassel stieß und diese im Wasser landete. Sofort schwamm der große Tintenfisch darauf zu, fand sie aber nicht. Wir müssen die Rassel wieder haben. Ich finde sie. Was? Mit meinem Metalldetektor. Willst du das wirklich machen? Dann musst du schwimmen und wirst nass. Wenn es sein muss, um das Tintenfischbaby zu seiner Mutter zurückzubringen, dann schaffe ich das auch. Danke, Rocky, du bist sehr tapfer. Die Rassel ist hier ins Wasser gefallen. Alles klar. Ich weiß, dass ich das schaffe. Metalldetektor! Als der Detektor bereit war, zögerte der wasserscheue Rocky keine Sekunde und sprang ins Wasser. Sofort begann er, den Meeresboden abzusuchen und tauchte schon bald wieder auf. Du hast sie gefunden! Rocky, du bist toll! Naja, es ist doch nur Wasser. Trotzdem war der kleine Mischling sehr stolz auf sich. Her gehört, Fellfreunde, unser Einsatz ist noch nicht beendet. Also, ich brauche irgendetwas, um das Baby so zu vergrößern, dass auch seine Mutter es erkennt. Eine Lupe, aber wo bekommen wir die her? Ich versuch's mal mit einer Salatschüssel. Ryder griff nach einer leeren Glasschüssel und hängte sie an den Greifer von Rubbles Kran. Hallo, Tintenfischmama, hier drüben. Dann hielt Rubble die Schüssel genau vor das Tintenfischbaby. Hoffentlich ist die Mama nicht so hungrig wie der Kleine. Sie hat keinen Hunger. Sie vermisst nur ihr Baby. Du bist dran, Zuma. Lass die Rassel klingen. Kaum hörte das Baby die Rassel, hüpfte es auf den Boden und lief dem Geräusch hinterher. Ja, so ist es gut. Ja, komm mit. So lockten sie das Kleine zum Sea Patroller, der sofort ablegte. Und das Baby schwamm ihnen tatsächlich hinterher. Du kannst aufhören, wir sind weit genug draußen. Zuma warf die Rassel ins Wasser. Und der kleine Tintenfisch fing sie auf. Im Nu war auch der Große an seiner Seite und umschlang ihn liebevoll mit einem seiner Fangarme. Da sind aber zwei froh. Mutter und Kind waren wieder zusammen. Und die Paw Patrol kehrte zum Strand zurück, wo sie begeistert in Empfang genommen wurde. Wärt ihr nicht gewesen, könnten wir das Fest nicht feiern. Rocky hat heute von uns allen den größten Mut bewiesen. Er ist sogar ins Wasser gesprungen. Darum hat er sich das verdient. Mein Rettungsschwimmerabzeichen? Super! Ja! Gut gemacht! Rocky war wirklich sehr stolz auf sich. Essen wir jetzt was? Und Rubble hungrig. Oh ja, ich könnte auch was vertragen, aber es ist nichts mehr da. Doch da näherte sich die Flunder mit Captain Tollpatsch. Hallo, Freunde! Ich hab was zum Futtern für euch, als Dankeschön für die Rettung meiner Flunder! Der Captain hatte große Körbe mit Bananen, Ananas und Äpfeln an Bord. Begeistert stürmten alle los. Aber Ryder, was wollen wir machen, wenn die Mutter ihr Baby wieder verliert und zurückkommt? Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Und die Rettungsschwimmer kommen sogleich. Oh, es ist gut zu wissen, dass wir immer auf euch zählen können. Aber ich glaube nicht, dass sie wiederkommt. Ich habe der Mama nämlich eine Brille besorgt. Und die ließ ihr Kleines erst einmal nicht mehr aus den Augen. Oh,